zur nächsten TechView Podcast Show. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es um Open Solaris. Und ich frage mich so, oder wir fragen uns, ist das wirklich das Linux der Zukunft oder nicht? Also leicht provokant die Frage. Dann als zweites Thema habe ich noch im Programm Disketten. Es geht darum, was sind überhaupt Disketten? Für die junge Generation nochmal eine Erklärung. Und warum haben sie eigentlich bis heute überlebt und wie werden sie wahrscheinlich in Zukunft weiter überleben? Also ein kleiner Rückblick, kleine Geschichte über Disketten und ein kleiner Ausblick, wie sie weiter überleben werden. Und dann ganz zum Schluss noch eine kleine Anekdote zum Thema Datenschutz. Dort habe ich was Interessantes entdeckt letztes Wochenende und das möchte ich euch gerne mitteilen. Aber fangen wir direkt mal an mit unserem allerersten Thema, nämlich Open Solaris, das Linux der Zukunft, Fragezeichen. Da fragt ihr euch sicherlich, Open Solaris, was hat denn das mit Linux zu tun? Es gibt da im Grunde genommen zwei Erklärungen, die man dazu geben kann, weil erstens der Begriff Linux so ein bisschen schwammig geworden ist, denn der Begriff Linux bezieht sich heutzutage meistens nicht mehr nur auf den Kernel, den Linus Torvalds mit seinen Schreiberleien programmiert, sondern es geht meistens dann um ganze Distributionen, um die ganze Plattform, wo dann auch die ganzen Software-Tools und Desktops wie GNOME oder KDE mitwirken und drauf installiert werden können. Das heißt, es dreht sich meistens auch um das Userland, um Treiber, um Fuse, um NTFS 3G und so weiter und so fort. Also um solche ganzen Paketchen und Programme, VLC, Firefox, sowas. Die ganze Zusammenstellung von Programmen, das ist das, was wir heute eigentlich auch als Linux bezeichnen, als Betriebssystem dann auch bezeichnen können. Und Open Solaris ist im Grunde genommen, deshalb habe ich das auch so provokant genannt, das Linux der Zukunft mit einem kleinen Fragezeichen, weil so ganz fest steht das natürlich noch nicht, weil aber Open Solaris im Grunde genommen die gleichen Userland-Tools verwendet wie mittlerweile auch Linux. Das heißt, es gibt die ganzen GNU-Sachen, die man eigentlich kennt, so tar, das GNU-Kommando für tar, den Emacs gibt es natürlich, VI, Vim, also all diese ganzen Tools, die man gerne benutzt, Firefox, Thunderbird, GNOME, KDE, das gibt es alles auch schon für Open Solaris und der einzige wirkliche Unterschied ist dann der Kernel. Der macht aber dann auch den Unterschied aus und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann das dann, wie sieht das in Zukunft aus? Werden wir in Zukunft alle Open Solaris benutzen? Und da müssen wir natürlich auf die Unterschiede drauf gucken, weil das Userland ist, wie gesagt, wie bei Linux im Grunde genommen gleich. Es fehlen noch ein paar Pakete bei Open Solaris, ist klar, aber man bedient sich dort der reichhaltigen Tools, die es bereits schon für Linux im Userland gibt. Und wir wollen unseren Blick so ein bisschen auf den Kernel richten, auf die Hauptänderung oder das Anderssein von Open Solaris gegenüber Linux. Und das ist halt eben der Kernel, also der Kern des Betriebssystems. Und da gibt es mehrere Dinge, die das Open Solaris so ein bisschen was unterschiedlich machen zum Linux. Zum einen ist das Standarddateisystem, was mit Open Solaris mitgeliefert wird und auch direkt zur Verfügung gestellt wird. Und zwar ist das ZFS oder ZFS auch genannt auf Englisch. Und das ZFS-Dateisystem wurde ja gehypt bis zum geht nicht mehr. Für diejenigen, die es nicht wissen, das nennt sich Zettabyte File System, wenn man das komplett mal ausspricht. Und ist eines der modernsten Dateisysteme, was wir momentan haben. Das heißt, es wurde nicht von irgendwelchen Schreiberlingen geschrieben, die jetzt schon seit 20 Jahren Dateisysteme entwickeln, sondern es wurde von neuen Programmierern, die so ein bisschen was mit Datenbankenerfahrung haben, nicht so viel mit Dateisystemen Erfahrung hatten, die haben das komplett neu geschrieben und haben natürlich das so geschrieben, wie die sich das gedacht haben, dass es richtig wäre. Und das hat natürlich zu einer kleinen Revolution geführt, denn es war erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und es ist immer noch erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und Linux muss jetzt so ein bisschen aufholen, weil Linux hat irgendwie gemerkt, die Community hat gemerkt, ja, ZFS ist ein geniales Tool. Leider können wir es nicht ganz verwenden, weil die Lizenz inkompatibel ist zur GPL. Und aus diesem Grund wird das ZFS nicht unter Linux verwendet. Es wird nur, wenn überhaupt, im Userland, mit dem Userland-Treiber ist es halt ansprechbar, aber ein bisschen was langsam dann in dem Fall. Also das ist einer der Gründe, das Lizenzierungsprobleme, ist wieder so ein Thema für eine komplett neue und andere Sendung. Aus dem Grund wollen wir uns nur mit den Features von ZFS jetzt mal beschäftigen. Was bietet dieses ZFS unter einer aktuellen Open Solaris Version zum Beispiel? gibt es mehrere Technologien, die das Dateisystem einzigartig machen und gegenüber anderen Linux-Dateisystemen X3, X4, JFS, XFS so ein bisschen was abheben. Und zwar ist es zum einen das ZFS-Pool. Das erlaubt euch quasi, wie ja, ähnlich wie bei Linux, dort gibt es ja diese Volumes, wo man mehrere Festplatten einfach über so ein Volume ansprechen kann, sodass man im Grunde genommen das Betriebssystem nur ein Volume oder das Dateisystem eben nur ein Volume zugeteilt bekommt. Das kann man unter OpenSolaris auch mit dem ZFS und dem ZFS-Pool. Nur da gibt es keine Beschränkung für die Anzahl der Festplatten. Das heißt, ich glaube, bei den Volumes unter Linux gab es zumindest, so wenn ich richtig informiert bin, eine Beschränkung auf 32 Festplatten. Natürlich für den persönlichen Gebrauch, ne? Wer hat so viel Festplatten im Rechner? Aber für so einen kleinen Server oder sowas ist das natürlich doch schon nichts Ungewöhnliches, dass man vielleicht auch mehr hat. Und dort ist es natürlich dann nützlich, mit dem ZFS-Pool kann man halt mehrere Platten zu einer virtuellen Platte quasi vereinen. Das hat natürlich auch Vorteile. Es ist, wie gesagt, dadurch auch ein modernes Dateisystem, dass man Features eingebaut hat, die es ermöglichen, Dateien schneller schreiben zu können und Dateien sicherer schreiben zu können. Das ist eines der Hauptbeweggründe von ZFS auch. Und für das sichere Schreiben gibt es die sogenannte Transaktionstechnologie. Und das nennt sich bei OpenSolaris dann eben oder beim ZFS Copy-on-Write-Transaction. Und dieses Copy-and-Write-Transaction funktioniert so, dass im Grunde genommen, wenn die Dateien geschrieben worden sind, nicht die Möglichkeit besteht, dass die irgendwie nicht auf der Festplatte sind. Also man ist ziemlich sicher, die Dateien sind auf der Festplatte. Das heißt mit anderen Worten, diese ganzen FS-Checks, die man vielleicht unter Linux kennt, unter X4 oder X3, die dann je nachdem, wie groß die Partitionen in den Dateien sind, die Anzahl der Dateien ein bisschen was länger dauert, das ist halt mit ZFS gar nicht mehr nötig, wegen eben dieser Transaktionsgeschichte. Transaktionsgeschichten hat natürlich auch den Vorteil, man kann Transaktionen, während man irgendwas kopiert, eine Datei zum Beispiel kopiert, einfach stoppen oder auch rückgängig machen. Das heißt, ihr werdet, ich weiß nicht, ob das Feature schon eingebaut ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber es wird sicherlich in Zukunft möglich sein, dass man, wenn man eine Datei kopiert hat, kann man das einfach mit Bearbeiten rückgängig machen, weil diese Transaktion eben noch aufgezeichnet wurde und das eben eine Transaktion ist, die kann man natürlich auch stoppen jederzeit, pausieren, man kann die dann später auch fortsetzen und natürlich auch rückgängig machen. Ein weiteres geniales Feature, was in ZFS mit eingebaut ist, sind die Clones bzw. Snapshots. Die erlauben euch quasi ein Snapshot ist ja quasi nichts anderes als ein Schnappschuss des aktuellen Systems mit den Dateien drauf. Und dieser Schnappschuss wird einfach abgelegt auf einem separaten Segment der Festplatte und ihr könnt dann diesen Snapshot lesen. Und das hat Vorteile, denn in diesen Snapshots können natürlich durch die Cloning-Technologie, die es erlaubt, Snapshots nicht nur zu lesen, sondern auch zu schreiben quasi, also diese Snapshots überhaupt anlegen zu können, erlaubt es euch quasi, dass ihr ein parallel installiertes System haben könnt. Das heißt, ihr habt ein System, was zum Beispiel noch ungepatcht ist, noch einen alten Kernel, alte Userland-Tools hat und ihr könnt dann sagen, ja, ich will jetzt neue Sachen ausprobieren, ein Update machen, ein Upgrade machen von meinem System, will aber damit ich, weil ich jetzt ein System habe, was vernünftig läuft, will ich das System nicht irgendwie kaputt machen oder wegwerfen, sondern will, falls das neue System nicht läuft, zurückkehren zum alten System. Und das ist mit dieser Snapshot- oder Clones-Methode möglich. Stellt euch vor, ihr habt bei Debian oder bei SUSE oder Fedora die Möglichkeit, wenn ihr Pakete installiert, neue Pakete installiert, Firefox 3.6 oder irgendwelche anderen systemnahen Bibliotheken oder sowas, wenn ihr die installiert, die Möglichkeit, nachdem sie installiert worden sind und dann das System vielleicht kaputt gemacht haben, einfach zu sagen, das ist ja blöd, ich will das rückgängig machen. Und mit einem Klick macht ihr das Ganze rückgängig und ihr seid wieder auf eurem alten, stabilen System. Stellt euch das vor, ihr habt ein Upgrade gemacht von Ubuntu 8.04 auf das jetzt kommende 10.04 und es funktioniert nicht, oder auf das 9.10er Ubuntu Release zum Beispiel. Und ja, es funktioniert nicht oder Treiber funktionieren nicht oder es lahmt oder es will halt nicht auf eurem Rechner. Dann könnt ihr das einfach mit einem Klick bei OpenSolaris rückgängig machen. Die ganzen Updates, das heißt, es wird parallel auf einem anderen Clone oder einem anderen Snapshot, habt ihr noch euer altes System liegen und könnt dann ganz einfach zum alten System zurückwechseln. Das ist wirklich ein geniales Feature, einmal für Upgrades natürlich, aber auch für Updates an sich, das heißt so Software-Updates, so Programme. So könnt ihr mehrere Programmversionen auf einem System liegen haben und das ermöglicht halt diese Snapshot-Technologie. Das ermöglicht nämlich auch, aber dann, dass ihr sogenannte, und dazu kommen wir dann später, mithilfe dieser Snapshot-Technologie sogenannte Zones und Container anlegen könnt. Aber noch ein Feature, was in ZFS sehr genial ist, was jetzt letztens eingeflossen ist, also etwas jünger ist, und zwar nennt sich das Deduplication. Deduplication, also die Verneinung von Duplikationen oder die Vermeidung von Duplikationen. Also von Dateien, die komplett gleich sind. Ihr kennt es vielleicht, also wenn ihr mehrere Linux-Systeme drauflaufen habt und euer Home-Verzeichnis nicht teilen wollt, dann wollt ihr natürlich, dass Dateien irgendwie ausgetauscht werden können. Die cleveren Leute legen Links an, die etwas nicht so cleveren kopieren Dateien einfach rüber. Und dann hat man die Dateien eben zweimal im gleichen Dateisystem herumliegen als Kopie. Und das versucht man mit ZFS zu erkennen, denn ZFS legt für jede einzelne Datei eine Prüfsumme an. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Auch einer der Tricks, wie es OpenSolaris schafft, eben diese FS-Checks zu unterbinden. Das ist als für jede Datei gibt es eine Prüfsumme. Ist, ich glaube, in SHA-256-Key. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das ermöglicht euch, dass quasi das Dateisystem prüft, wenn ich jetzt zwei die Checksummen identisch habe. Zwei identische Checksummen heißt das mit anderen Worten, ich habe ein und dieselbe Datei. Und die belegt jetzt hier zum Beispiel zweimal Speicher. Das kann doch nicht sein. Das ist eigentlich Blödsinn. Im Grunde genommen kann ich diese eine Speicherstelle, die da belegt wird, freiräumen und einfach nur sagen, da wo die Datei jetzt physikalisch liegt, einfach einen Link drauf zeigen zu dem, wo sie liegen sollte. Das ist so ein Konzept, was so ähnlich ist wie Hardlinks unter Linux, wenn man es vielleicht kennt, oder Hardlinks allgemein unter Mac nennt sich das Aliase, glaube ich, wird bei Mac auch für Time Machine gebraucht. Allerdings hat das den Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, ich habe also quasi zweimal die gleiche Datei und die wird aber nur einmal abgespeichert, weil ist ja identisch, wozu soll man die Datei zweimal abspeichern? Quasi, also die Daten selber werden nur einmal auf die Festplatte geschrieben und es wird dann, weil ich ja zweimal die Datei auf irgendeiner anderen Stelle habe, wird dann nur gelinkt, ja, die Datei, die jetzt hier liegen sollte, liegt jetzt in Wirklichkeit da auf der Festplatte. Da liegen die Daten in Wirklichkeit. So kann man sich das vorstellen und das Ganze ist relativ clever, also die Nachteile, die so Hardlinks mit sich bringen, dass man, die machen ja im Grunde genommen das Gleiche, dass man, wenn man jetzt die Datei öffnet an einer Stelle und dann Sachen verändert, dass die dann direkt übernommen werden auch für eine Datei, die irgendwo ganz anders liegt, aber auf die gleiche Speicherstelle verweist. Und das macht halt OpenSolaris mit ZFS ein bisschen was anders, denn dort gibt es halt die Möglichkeit, dass eben dieser Nachteil von Hardlinks, also manchmal kann es auch ein Vorteil sein, aber manchmal dann doch eher ein Nachteil, dass das nicht passiert, sondern dann, wenn die Datei geändert wird von einer anderen Stelle aus, wird dann diese Änderung an diese Stelle geschrieben. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt nicht wieder eine Kopie, wird gezogen von der Datei und dann wird die komplett neu geschrieben an der Stelle, wo ihr die verändert habt, sondern es wird nur die Veränderung an der Stelle geschrieben, wo ihr die Datei rumliegen habt und die Daten selbst bleiben an der gleichen Stelle, wo sie vorher auch waren, also die Originaldaten. Und es werden nur Veränderungen an einer anderen Stelle abgespeichert zu den Daten, also da, wo der Zeiger dann quasi, bevor er abbiegt, dort werden noch Veränderungen reingepackt, damit er weiß, ich nehme diese Daten, tu die Veränderungen dazu, dann haben wir die Datei, die an der Stelle liegt. Schwierig erzählt, schwierig kompliziert zu erzählen, das kann man, glaube ich, besser mit so einem Bild beschreiben, beziehungsweise mit einem Bild aufzeigen. Aber ich glaube, ihr habt es, glaube ich, verstanden. Das heißt, wenn wir zweimal die gleichen Dateien rumliegen haben, werden die Daten in Wirklichkeit nur einmal auf Festplatte geschrieben. Verändere ich jetzt an einer Stelle, also an einer Datei irgendetwas, werden nur Änderungen quasi geschrieben auf die Festplatte und die Originaldateien weiterhin gelesen. Also ich würde sagen, eine Erweiterung für Hardlings, eine intelligente Variante von Hardlings, so würde ich das Ganze mal nennen, wenn ich das so laienhaft ausdrücken darf. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Technologie und ZFS hat ja wirklich die Leute wirklich beflügelt dazu, dass man jetzt neue intelligente Dateisysteme entwickelt und schade, Linux läuft das Ganze nicht, deshalb würde ich sagen, ja, das ist so ein Monster-Killer-Feature von OpenSolaris und das könnte wirklich dazu führen, dass OpenSolaris wirklich das nächste Linux wird, wenn man die richtigen Userland-Tools portiert hat und das Ganze richtig so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Dann, zusammen mit den Clones und Snapshots zusammengehören, sind quasi Zones und Container unter OpenSolaris die nächste große technologische Errungenschaft gegenüber Linux. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wie in einer VirtualBox euch Zonen einzurichten, wo ihr komplett ein eigenes Betriebssystem laufen habt. Das heißt, der Kernel ist quasi der Hypervisor für die ganzen Zonen und verwaltet die ganzen Zonen. Und ihr habt in den Zonen selber drin verschiedene User, komplett anderen Root-Account zum Beispiel, mit anderem Passwort und so weiter. Ihr könnt dann komplett anderen User drauf abbilden, auf einem denselben Dateisystem, auf mehrere Festplatten verteilt. Habt dann verschiedene Zonen und könnt dort verschiedene User drin arbeiten lassen. Ihr habt dann die Möglichkeit, diesen Zonen auch Quotas zuzuweisen, das heißt zu sagen, ja, dieser User, der jetzt auf Zone 1 arbeitet, darf nur 50 GB in dieser Zone speichern. Falls er mehr speichert, gibt es halt eine Warnung, hier Speicherüberlauf oder Speicher voll, du darfst nicht mehr speichern. Und das kann man halt so anlegen und die Zonen unter sich können eigentlich überhaupt nicht kommunizieren miteinander. Das heißt, die sind abgeschottet, so richtig wie virtuelle Maschinen einfach. Deshalb rede ich hier so ein bisschen von diesem virtuellen Maschinengedönse. Hat natürlich auch den Vorteil, dass zusammen mit diesen Zonen kann man wirklich komplett, deshalb kam ich ja auch bei Clones und Snapshots darauf, dass man, wenn man ein Upgrade macht von einem System, man sein altes System quasi als Zone speichert, in einen Klon macht auf eine andere Zone und dort dann das System upgradet auf das neue System, beispielsweise OpenSolaris 2008 5 auf 2009 6 upgraden oder sowas. Kann man dann machen, indem man auf der einen Zone eben noch das 2008 5er laufen lässt und dann das klont und dann auf der neuen Zone ein Upgrade auf das 2009 6er macht. Und falls das nicht geklappt hat oder falls es Probleme dort gibt, kann man immer zurück zur alten Zone mit dem 2008 5er wechseln. Das klappt dann im Zusammenhang mit den Clones und Snapshots. Und diese Zonen und Container sind also wirklich eine sehr, sehr nette Sache. Bisher eigentlich nur ich habe ja von VirtualBox geredet oder VMware oder sowas, ist also nur von der Industrie richtig breit genutzt. Allerdings würde ich auch sagen, dass das gerade für solche Upgrade-Prozesse für Benutzer jetzt auch immer interessanter wird. Gerade wenn ich mir so vorstelle, OpenSolaris released jetzt zweimal im Jahr, das heißt jede 6 Monate kommt ein Release raus, ist ja so ähnlich wie bei Ubuntu zum Beispiel. Dort gibt es halt immer, also man muss eigentlich relativ schnell upgraden oder man darf oder kann relativ schnell upgraden oder mal was ausprobieren. Und da ist natürlich sowas recht interessant. Gerade wenn man so schnell released, ist es natürlich auch für die Leute interessant, die solche Releases rausbringen, dass sie die ordentlich testen können und dann auch so ein Upgrade mal testen können und dann auch zurückwechseln können, falls das nicht funktioniert hat, ohne dass sie dann jetzt komplett ihr System neu aufsetzen müssen oder ein zweites System irgendwo rumstehen haben müssen. Das kostet ja Strom und Geld und weiß der Geier was auch noch immer und Zeit vor allen Dingen. Zeit kann man sich damit leider nicht sparen mit Zones und Containern, aber also nicht jedenfalls nicht so viel Zeit, wenn man das neu installieren mal rauslässt. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr nette Funktion und sowas würde ich mir bei Linux auch wünschen. Und das hat OpenSolaris jetzt auch mit drin. Noch ein kleiner Schwenk zu BSD. FreeBSD hat nämlich auch sowas Ähnliches, so eigentlich im Grunde genommen fast das gleiche Konzept, nennt sich bei denen nur eben Jails, also Gefängnis quasi. Ist bei OpenSolaris ein bisschen was besser ausgedrückt mit Zones, weil man zwar auch gefangen ist in einer Zone, aber dort also noch nicht richtig raus kann. Auch wenn man root ist, kann man nicht auf eine andere Zone zugreifen und Dateien überschreiben, was relativ nett ist. Also so richtig abgeschottet voneinander wie virtuelle Maschinen. So ist dieses Zones- und Container-Konzept zu verstehen. Was sich dann noch quasi direkt dran anschließt an diese Zones- und Container-Konzept-Idee ist, dass man virtuelle Netzwerkkarten anlegen kann in OpenSolaris. Das ist auch eine neue Technologie, wurde mit OpenSolaris 2009-6 mit diesem Release eingeführt, nennt sich Crossbow. Damit hat man die Möglichkeit, ein reales Interface, was man auf einem Computer hat, einfach in ein virtuelles zu verwandeln und für eines dieser Zonen nutzbar zu machen. Und so kann man zum Beispiel, ihr kennt es sicherlich, wenn ihr so mehrere Netzwerke mal verwaltet habt oder mal Netzwerk, Computernetzwerk aufbauen wolltet zwischen mehr als zwei oder drei Computern, dann müsst ihr natürlich so überlegen, ja, wie macht man das, wie kann man da Client, da Server, da vielleicht noch einen Router dazwischen, wie kann man das richtig und ordentlich verwalten. Und das macht dieses Zones mit zusammen mit Crossbows einfacher, denn man muss nicht drei Rechner jetzt haben, die dann jetzt im Netzwerk rumwerken, sondern man kann das virtuell quasi in einem Rechner simulieren. Das heißt, mit den Zonen könnt ihr die verschiedenen Computer simulieren und einstellen und mit Crossbow habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach die virtuellen Netzwerkkarten einzustellen. Und das Geile dabei ist, ihr könnt damit auch Simulationen durchführen, was ja auch relativ nützlich ist für die verschiedenen Server. Wenn ihr Media-Stream-Server habt, muss dann natürlich ordentlich Brandbreite zur Verfügung gestellt werden und das muss ordentlich laufen. Und ihr könnt mit diesem Crossbow auch für diese virtuellen Netzwerkchips einfach Quotas anlegen. Also wie viel darf da jetzt durchfließen? Oder was ist das für ein virtueller Netzwerkchip? Ist das so 100 Mbit oder ist das ein Gigabit LAN? Und das könnt ihr ganz einfach auch einstellen mit Hilfe von Crossbow und könnt dann in einem Rechner quasi das simulieren, was ihr vorher in einem ganzen Rechenzentrum mit verschiedenen Rechnern, Routern, Switches und so weiter simulieren musstet. Das könnt ihr jetzt alles in einem Rechner machen und das spart natürlich auch Platz und Geld. Natürlich muss der Rechner so ein bisschen was stark sein, damit er es schafft, die ganzen verschiedenen Systeme laufen zu lassen. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr nette Sache. Auch nett für die Verwaltung von Usern. Falls ihr zum Beispiel einfach so einen zentralen Server hinstellen wollt und ihr wollt sagen, ja, jetzt die Leute sollen sich connecten per SYN-Clients einfach auf diesen Server und jeder kriegt dann seine eigene zugeteilte Zone mit eigenen Userland und Account, Daten und Quota. Und dann könnt ihr zum Beispiel einstellen, jeder soll per Crossbow natürlich, aus jeder Zone gibt es halt ein virtuelles Netzwerk und jeder kriegt dann hier 50 Mbit oder was Download und 10 Mbit Upload oder sowas. Ist dann erlaubt. Und das könnt ihr hier ganz einfach einstellen mit Hilfe von diesen Zones und dem Crossbow. Das ist also auch eine sehr, sehr geniale Technologie. Habe ich so unter Linux auch noch nicht gesehen. Also auch wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Das nächste Interessante, was OpenSolaris so ein bisschen einzigartig macht, und keine Angst, ich bin jetzt so quasi schon am Ende von meinem Geplänkel über OpenSolaris, ist das Programm oder die Software D-Trace. D-Trace erlaubt es euch quasi, das ist auch wieder so mehr so ein bisschen auf Professionalität getrimmt, auf Server und im Netzwerkbereich. Es erlaubt euch quasi, in euer Programm reinzuschauen und zu sehen, welche Prozesse, welcher Code jetzt in eurem Programm am längsten Prozesszeit braucht oder öfters ausgeführt wird oder am meisten RAM frisst. Das hat den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel einen MySQL-Server laufen habt, könnt ihr sehen und könnt ihr reingucken, das könnt ihr unter Linux im Grunde genommen nicht, sondern ihr seht da nur, ja, es läuft MySQL, es läuft HTTPD vielleicht und ja, MySQL braucht jetzt 50% der CPU-Zeit. Warum? Ich will das doch gering halten, ich habe eine kleine Datenbank oder irgendwie sowas. Dann könnt ihr mit D-Trace, könnt ihr in das Programm hineinschauen, also in MySQL reinschauen und könnt gucken, was verbraucht denn da jetzt so viel? Ist das PHP, die PHP-Anbindung? Ist das jetzt die Datenbank oder die andere Datenbank? Ist das dieser Schreibzugriff oder dieser Schreibzugriff? Also das erlaubt euch alles D-Trace und das nicht nur für MySQL, sondern es gibt auch viele andere Programme, die dann laufen können. Content-Management-Systeme sind ja sehr berühmt und beliebt. Drupal oder sowas. Da könnt ihr auch mal reinschauen, dann was verbraucht jetzt eigentlich so viel CPU-Zeit, was verbraucht so viel RAM? Und was ist es, was hier mein System jetzt ausbremst? Das ist auch relativ geil gemacht. Ihr könnt sogar, falls ihr das richtige Plugin dafür habt, den Code in eurem Programm quasi herausfiltern, der diesen Traffic oder diese CPU-Zeit verbraucht. Und das könnt ihr wirklich sehr gut rausfiltern. Das Programm nennt sich D-Trace. Ist wirklich eine geniale Sache. Würde ich mir unter Linux auch das ein oder andere Mal wünschen. Würde wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Also ist auf jeden Fall viel detaillierter als das, was man mit Top, H-Top oder was auch immer herausfinden kann an Prozessen und was gerade hier CPU-Zeit verbraucht. Also, insgesamt zusammengefasst nochmal zu OpenSolaris. OpenSolaris hat auf jeden Fall das Potenzial, zum Linux der Zukunft zu werden. Also zu einem wirklich desktop-freundlichen Betriebssystem, was jeder gerne nutzen möchte. ZFS ist wirklich eines der Killer-Features Nummer 1. Zusammen mit Zones und Containern hat man damit auch die virtuelle Maschine quasi mit abgedeckt. Und das in einer intelligenten und, ja, ich will mal sagen, wirklich anwenderfreundlichen Variante. Zusammen mit Crossbow, wo man quasi dann die Vorteile einer virtuellen Maschine komplett abdecken kann. Und natürlich dann D-Trace ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig, wenn man die ganzen komplizierten neuen Systeme hat, dass man dort wirklich auch hineingucken kann, was dort passiert. Also eine Erweiterung zu Top und H-Top, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Eine Erweiterung zu dem Konzept von Unix und dem PS, was man vielleicht auch schon von den Anfangszeiten von Unix kennt. Also Open Solaris auf jeden Fall das Potenzial. Vom Kernel her ist es Linux heute schon, würde ich sagen, teilweise überlegen. Vor allen Dingen das Treiberkonzept, das habe ich jetzt hier nicht angesprochen, kann ich jetzt mal kurz noch machen. Das Treiberkonzept sieht halt so vor, dass Treiber, die auch vor 10 Jahren für einen Open Solaris Kernel irgendwie entwickelt worden sind und geschrieben worden sind, immer noch auf dem aktuellsten, neuesten Solaris Kernel laufen. Das heißt nicht so über Linux, jedes Mal ändert sich die API oder die ABI für die Treiber und man muss den Treiber neu kompilieren oder NVIDIA oder ATI, da kennt man es ja, müssen die Treiber neu schreiben oder neu zusammenstellen, damit die jetzt mit dem neuen Kernel funktionieren. Das hat man bei Open Solaris nicht. Das ist auch eines der großen Vorteile, weshalb ich hier Open Solaris vom Kernel her ein bisschen was voraussehe vor Linux. Was Treiberunterstützung angeht, ist natürlich Open Solaris noch ein bisschen was, hinkt natürlich hinterher, da ist Linux um Welten besser. Wenn man es jetzt schafft, beides zu kombinieren, die Vorteile von dem Linux-Kernel, was Treiberanzahl angeht und die Vorteile von Open Solaris, dann hat man, glaube ich, den perfekten Kernel. Und Open Solaris hat das Potenzial, wenn es die Treiber jetzt übernimmt quasi, auch wirklich und das Userland komplett übernimmt. Es gibt ja so nette Projekte wie Nexenta, die versuchen quasi mit eine Portierung von dpackage und apt, dann apt-Pakete von Debian und Ubuntu zu übernehmen und für Open Solaris zur Verfügung zu stellen. Wenn man das schafft, das Userland komplett von Linux auf Open Solaris auch zu bringen und das relativ anwenderfreundlich gestaltet, hat man wirklich eine Riesenkonkurrenz zu Linux-Systemen, was man ja vorher nie gedacht hat. Man hat gedacht, Linux, ja, Open-Source-Szene, da geht nichts drüber. Aber mit Open Solaris, ja, da ernsthafte Konkurrenz ist da doch schon zu sehen, würde ich mal sagen. Gut, das war es im Grunde genommen, was ich zu Open Solaris zu sagen habe, jetzt in dem speziellen Fall. Es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, das Paketmanagementsystem von Open Solaris, was sehr interessant ist, wo man sicherlich wieder eine neue, komplett neue Sendung füllen könnte. Und noch natürlich das Userland, habe ich gar nicht drüber geredet, so Erfahrungsbericht. Ich glaube, ich habe mal einen Podcast gemacht, Erfahrungsbericht zu Open Solaris 2008.5. Könnt ihr euch vielleicht mal anhören. Hat sich im Grunde genommen nicht viel zu 2009.6 verändert. Und ich bin mal gespannt, das nächste Release von Open Solaris, für alle, die es interessiert, ist 2010.3, kommt also im März raus. Und es ist natürlich auf der Webseite opensolaris.org bzw. opensolaris.com. Dort findet ihr einmal den Quellcode vom ganzen System und einmal halt die Community und die ISO und die Live-CD zum Runterladen, zum Installieren. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Das nächste Thema, Disketten. Kennt ihr eigentlich noch Disketten? Also die Jüngeren unter uns, jungen Zuhörer, kennen das vielleicht nicht mehr so ganz. Disketten waren so kleine, graue Plastikteile mit Magnet oder magnetischen Scheiben drin, wo man dann Daten drauf speichern konnte. Meistens gar nicht so viel. War aber der Vorläufer der CD-ROM, so würde ich das mal nennen, weil überall verbreitet und auf jedem Gerät eigentlich benutzbar. Also worum handelt es sich? Es sind im Grunde genommen magnetische Datenträger, so wie Festplatten im Grunde genommen, haben aber im Unterschied zu Festplatten, dass eben dieser Schreiblesekopf nicht quasi so schwebt über der Platte, sondern wirklich drauf schleift auf dieser Magnetscheibe, auf diesem plastikähnlichen, magnetbeschichteten Material. Sehr flexibel, deshalb heißt es in den USA auch Floppy Disk, weil dieses Material so floppy, also so ein bisschen flexibel und flapsig, würde ich mal sagen, im Rheinland, ist. Und dieser Schreiblesekopf, der wird dann wirklich, der schleift dann wirklich auf diesem, auf dieser Scheibe. Und diejenigen, die das natürlich kennen, die meisten werden es vielleicht kennen, deshalb gibt es halt eben diese komischen Geräusche, die man hört. Und natürlich, deshalb ist auch einer der Gründe, dass, weshalb solche Disketten auch relativ schnell kaputt gehen, weil das Schleifen, das verursacht natürlich dann eine Abreibung und Wärmeentwicklung und irgendwann ist halt der Datenträger im Eimer. Kommen wir so ein bisschen zur Historie. Die erste Diskette wurde 1969 von IBM zusammen mit einem Laufwerk vorgestellt. Damals war es nur möglich, diese Diskette zu lesen und es handelte sich um ein, ich glaube, es war ein 8 Zoll Diskette. Also die Diskettenangaben in Größen sind immer in Zoll angegeben. 1972 gab es dann die allererste Diskette, die dann auch beschreibbar war, also mit einem schreibfähigen Laufwerk ausgeliefert worden ist. Es gibt halt eben diese 8 Zoll Disketten, riesengroße Teile, kann man natürlich sehr, sehr wenig drauf schreiben. Dann gab es die relativ bekannten, auch noch, also für mich jedenfalls noch bekannten 5¼ Zoll Disketten. Ich hatte die bei uns in der Schule doch noch mal ein paar gesehen, ausgestellt in so Computermuseum-artigem Kasten waren die drin. Und 5¼ Zoll, also 5,25 Zoll Disketten, waren halt die Vorgänger von der von den meistverbreiteten Disketten, die ich dann auch selber auch noch genutzt habe, nämlich 3,5 Zoll Disketten. Die sind die meistgebräuchlichsten Disketten. Wenn ihr heute Disketten im Laden kaufen wollt, werdet ihr die 3,5 Zoll Disketten finden, weil das dann eben wurde halt zum Standard. Und dann gibt's allerdings auch noch kleinere Disketten, und zwar 3 und sogar 2 Zoll Disketten, die aber gar nicht mal so lange irgendwie so Verbreitung gefunden haben, wahrscheinlich weil sie nicht so standardkonform waren oder zu spät kamen. Dann gibt es natürlich für die ganzen Disketten, neben dieser Größe von Disketten, gibt es natürlich auch für das Schreiben auf dieser Diskette verschiedene Technologien und Möglichkeiten, das Ganze zu schreiben. Einmal natürlich auf einer Seite nur zu beschreiben, die nennen sich SS oder Single-Sided. SS ist so, sagen wir besser Single-Sided. Und es gibt DS, die Double-Sided, also wo man auf zwei Seiten dieser Scheibe schreiben kann. Und dann gibt es natürlich auch noch eine andere Methode, um irgendwie immer an mehr Speicher zu kommen. Das war ja die Devise quasi bei Disketten. Wir wollen mehr speichern, wir wollen mehr speichern, wir wollen mehr speichern. Und dort hat man so Technologien entwickelt wie die Aufzeichnungsdichte, um die ein bisschen zu erhöhen, hat man so Technologien entwickelt wie SD, das ist so Single Density und dann HD, High Density und dann gibt es noch ED, glaube ich, ist das neueste, Extreme Density, habe ich mal gelesen, aber meist verbreitet immer noch, wenn man heute Disketten kaufen möchte, ist halt High Density, also HD. Und diese High Density Disketten oder diese Density, also diese Aufzeichnungsdichte, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Dauer, auf die Lebensdauer der Diskette. Natürlich vom Material her vielleicht nicht so, aber von der Datendichte hat natürlich auch Auswirkungen, wie lang diese Daten beschreibbar sind und lesbar sind. Ich habe dazu gefunden, dass diese High-Density-Disketten, also die Disketten, die man heute noch kaufen kann, etwa 5 Jahre bei guter Lagerung halten, also nicht irgendwie in feuchten Räumen irgendwo reinwerfen und mit Magneten dran gehen, sondern wirklich gut lagern, am besten in so einer Verpackung, in so einer Hülle, trocken vor allen Dingen, und dann halten sie wirklich 5 Jahre und das ist schon recht ordentlich, würde ich mal sagen, weil wenn ich mir so USB-Sticks von heute angucke, die ja so quasi als Ablöser der Diskette gelten, die halten manchmal gar nicht mal so lange, sondern so sind nach 2-3 Jahren, natürlich, die sind natürlich viel größer vom Speicherbedarf, vom Speicherplatz, weil unser Speicherbedarf gestiegen ist, und die haben sicherlich auch mit größeren Daten zu kämpfen und mit viel mehr Schreib- und Lesevorgängen als bei so einer Diskette. Aber trotzdem, die halten meistens kürzer, muss man ganz ehrlich sagen. Also Disketten mit 5 Jahren, wenn man wenig Dateien hat, Textdokumente so, die nicht relativ groß sind, dann kann man das sicherlich da noch abspeichern. Dann wurde damals von der Firma, ist mir der Name entfallen, iOmega, so heißen die, ZIP-Laufwerke entwickelt. Das war so der Versuch, die Diskette weiterzuentwickeln, und dort hat man dann versucht, auch mit mehreren Magnetscheiben dann zu arbeiten und hat dann 100, 250 und später sogar 750 Megabyte Laufwerke und Medien herausgebracht, wo man dann Dateien draufschreiben konnte, und allerdings mit 100 oder 200 Megabyte war man immer noch nicht konkurrenzfähig zu CD-ROMs, mit 750 Megabyte dann sicherlich, weil damals die CD-ROMs halt nur 650 Megabyte fassten, die selbstbeschreibbaren CD-ROMs. Aber trotzdem haben sich die ZIP-Laufwerke, weil die ein bisschen was zu spät kamen, würde ich mal sagen, also die haben mich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Also die wurden zwar akzeptiert, aber richtig durchgesetzt haben sie sich irgendwie nicht. Keine Ahnung warum, vielleicht hat es den Leuten einfach nicht mehr gefallen, solche Disketten rumzuschleppen. Und diese Technologie klingt so ein bisschen so alt, so Nadeldruckermäßig haben die Disketten da so Geräusche gemacht und das war halt nicht so der Bringer. Und dann gab es auch einen Versuch damals von Sony 1998, der letzte, glaube ich, letzte mir bekannte Versuch auf jeden Fall, die Diskette nochmal zu retten mit einer sogenannten HiFD. Könnte jetzt auch so eine Density-Aufzeichnungsdichten-Methode sein, denn dort konnte man dann wirklich 200 Megabyte Disketten haben, also 200 Megabyte Daten draufschreiben, aber die waren immer noch kompatibel zu den 3,5 Zoll Diskettenlaufwerken und sahen auch genauso aus. Also das ist eine sehr interessante Technologie, ist mir ganz, ganz schwach noch in Erinnerung geblieben und das ist halt das, was man letzte Versuch, die Diskette zu retten, aber im Grunde genommen, heute, wenn wir uns das anschauen, ich glaube seit 98, 99, spätestens 2000 wurden PCs ohne Diskettenlaufwerke ausgeliefert und man musste sich Diskettenlaufwerk per USB nachkaufen oder noch so zum Einbauen per EDE doch noch nachkaufen. Allerdings sind Diskettenlaufwerke, ich glaube, aus unserer Zeit jetzt mittlerweile verschwunden. Alle meine neuen PCs, die ich habe, haben kein Diskettenlaufwerk mehr. Ich habe hier noch meinen alten PC rumstehen. Der hat noch ein Diskettenlaufwerk. Bin ich auch stolz drauf, weil ich habe noch etwa 200 Disketten hier rumliegen, wo dann eventuell mal wichtige Daten drauf sind, die ich dann zugreifen möchte oder sollte. Soll mal prüfen, ob die überhaupt noch lesbar sind, die Disketten, um zu gucken, ob da was da alles drauf ist. Ein paar selbstgeschriebene Programmchen und sowas. Das könnte vielleicht, können vielleicht noch ein paar Schätzchen dabei sein. Also Disketten, wenn ihr noch ein paar habt, könnt ihr mir gerne zuschicken. Ich habe noch ein Diskettenlaufwerk. Gut, der Nachfolger der Diskette ist halt der USB-Stick, aber das ist ein komplett anderes Thema, da will ich nicht so weit hingehen. Das ist so ein Flash-Speichermedium. Ist klar, dass das dann so die magnetischen Datenträger, die da noch mit mechanischen Teilen arbeiten, natürlich ablösen. Das Interessante ist die Zukunft der Diskette. Wie sieht die aus? Im Grunde genommen habe ich ja gesagt, die Diskette ist quasi tot. In dem Sinne. Also physikalisch auf jeden Fall tot. Allerdings hat sie elektronisch, Gott sei Dank, überlebt. Und zwar in verschiedensten Varianten. Einmal in Disketten-Images. Das sind einfach Abbildungen von Disketten virtuell als Image, also wie eine ISO-Datei. Ein Image von einer CD-ROM ist halt ein Image-Datei. Gibt es auch Image-Dateien für Disketten oder eine IMG-Datei ist eine Image-Datei für Disketten. Und ja, dort gibt es zum Beispiel einige Disketten, falls man so einen DOS-Emulator mal anwerfen möchte, alte Spiele spielen möchte, die werden meistens vielleicht auch auf diesen Image-Dateien ausgeliefert und man muss die dann vielleicht auch virtuell einlegen. Wenn ihr Emulatoren kennt, Amiga-Emulatoren oder sowas, die arbeiten auch mit diesen Disk-Images als Ersatz für Disketten und ja, die werden heute immer noch gebraucht, immer noch benutzt. Also in virtuellen Umgebungen kommen Disketten immer noch zum Einsatz, allerdings nicht nur in virtuellen Umgebungen, sondern auch normaler Softwareumgebung, ist ja auch virtuell, aber ja, Software, ihr versteht, was ich meine. Also in normalen Softwareumgebungen werdet ihr, wenn ihr mal einen Texteditor oder so öffnet, oder Word oder OpenOffice Writer, werdet ihr sehen, das Symbol zum Speichern von Dateien, zum Speichern unter oder zum normalen Speichern ist immer noch eine Diskette. Das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, was mir aufgefallen ist, dass alle Toolbars, wirklich, ich habe wie alles Mögliche untersucht, dass die immer noch, wenn sie eine Toolbar haben, wo man schnell speichern kann, immer noch das Diskettensymbol verwenden fürs Speichern von irgendwelchen Medien. Und das kriegt man auch aus den Köpfen wahrscheinlich der Leute nicht raus, weil damals war es halt so, irgendwann, ich glaube, Apple hat es eingefügt mit den Icons und Microsoft hat es nachgemacht und oder andersrum. Und auf jeden Fall, das kriegt man einfach nicht mehr raus aus den Köpfen der Leute. Und ich finde das sehr interessant, vor allen Dingen für die junge, neue Generation, die eigentlich ihren ersten PC ohne Diskettenlaufwerk bekommen hat und vielleicht noch nie so eine 3,5 Zoll Diskette in der Hand gehabt hat, vielleicht nur aus dem Museum, so wie ich die 5,25 Zoll Diskette aus so einem kleinen Glas, hinterm Glas versteckt gesehen haben und sonst nichts mit Disketten zu tun haben, ist es doch interessant, wie finden die oder wie sehen die das oder wie schaffen sie es oder wie kapieren die, dass dieses Diskettensymbol für Speichern gilt. Natürlich könnt ihr einfach nach links gucken oder nach rechts gucken und sehen, ah, da steht Speichern, aber wir orientieren uns ja, wir sind Menschen, wir orientieren uns meistens nicht an so Text, sondern mehr an Grafiken, an bunten Bildchen. Die sind meistens interessanter für uns. Und deshalb sind in den Toolbars meistens auch kein, ist auch kein Text drin, sondern ist einfach nur das Symbol drin, wo man dann draufklicken kann. Und wenn man es nicht weiß, als Computereinsteiger vielleicht, kann man da mit der Maus drüber gehen, dann erscheint ein Tooltip und sagt uns, ha, dieses Symbol heißt Speichern. Es gibt ja auch andere Symbole, die ja nicht so gängig sind, wo man dann fragt, hä, was soll das Symbol? Und bei der Diskette ist es interessanterweise, bei allen Leuten, die ich irgendwie kenne, die wissen sofort, was damit gemeint ist. Also das Symbol hat irgendwie was an sich, was uns daran erinnert, dass es, ja, das heißt Speichern. Und das ist sehr, sehr faszinierend, so wie ich es finde, weil immer mehr Disketten verschwinden werden und immer mehr vielleicht virtuelle werden vielleicht auch irgendwann mal verschwinden, weil die Software einfach nicht mehr gebraucht wird, diese uralte Software vielleicht nur für Nostalgiker interessant ist, aber die Diskette selbst wird virtuell auf jeden Fall weiterleben, wenn auch nicht physikalisch, und wird uns sicherlich in allen möglichen Programmen als Symbol übrig bleiben, wenn man irgendwas speichern möchte. Ich habe es ja selbst erlebt, ich habe ja gerade von Apple erzählt, die haben quasi die Icons erfunden, naja, nicht ganz, aber so kann man es auf jeden Fall gut sagen. Und Apple ist ja so immer so ein Vorreiter, was so Sachen angeht, die zu beschneiden oder neue Revolutionen auszulösen. Die nennen es auf jeden Fall neue Revolutionen. Mittlerweile hat ja Apple zum Beispiel Keyboards released, die ohne Numpad auskommen, komplett ohne Numpad. Und auch die F-Tasten, die sind nur noch da Marginatur, werden nur für andere Zwecke verwendet, also als Funktionstasten für Lautstärke hoch, runterdrehen, CD rauswerfen und so weiter und so fort. Also die haben die auch abgeschafft, aber was sie nicht abgeschafft haben, interessanterweise, ist bei allen Apple-Produkten, wenn man da mal schaut, dieser Speichern-Button, wo immer noch ein Diskettenlaufwerk drauf ist, selbst das haben sie noch nicht abgeschafft oder nicht mehr geschafft abzuschaffen. Das ist bei einigen Apple-Produkten immer noch da. Natürlich muss man sagen, dass Apple jetzt relativ wenig Icons einsetzt, was mir aufgefallen ist, in Menüs eigentlich gar nicht, kaum. Und in Toolbars, ja, aber in auch so Buttons für Dateidialoge, da sind auch keine Icons zu finden, jedenfalls nicht in den nativen Programmen. Das vielleicht so auch so ein Trend von Apple, weg von den Icons. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, die Diskette wird überleben, auch wenn Apple die jetzt komplett abschafft, die Symbole, das Symbol der Diskette zum Abspeichern von Dateien wird überleben. Und das ist doch eine gute Nachricht für alle diejenigen, die noch die Diskette so toll fanden und toll finden und die wollen, dass die Diskette überlebt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Es lässt sich natürlich noch weiter ausweiten. Ich könnte jetzt noch weiter in die Historie der Diskette reingehen und noch ein paar technische Sachen aufzählen. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen was langweilig. Interessant ist halt nur die Botschaft, die Disketten leben weiter. Auch wenn wir es nicht geglaubt haben, die leben immer noch. So, zum Abschluss dieser TechView-Podcast-Folge noch ein kleines Anekdötchen am Rand quasi. Ich studiere Informatik und habe jetzt quasi, stehe einen Tag vor meiner Klausur in dem Fach Informatik und Gesellschaft, ist so eine Ringvorlesungsgedönse. Dort haben wir mehrere Vorlesungen gehabt und das nur kurz zur Erklärung. Eines dieser Vorlesungen war halt das Thema Datenschutz. Und das trifft sich ganz gut. Ich habe ein bisschen was rumgegoogelt zum Thema Datenschutz und habe dann die letzte CT-TV-Sendung mir mal angeschaut, weil dort geht es auch um Datenschutz und die hatten da so ein geiles Experiment gemacht und das muss ich euch unbedingt erzählen, weil ich habe es nicht geglaubt. Ich bin fast mit dem Kopf gegen die Tür gelaufen, als ich das gesehen habe. Habe mir gedacht, so blöd können die Leute da gar nicht sein. Dort hat man ein Experiment gemacht. Man hat eine Reporterin einfach, ja, schön geschminkt, eine Perücke aufgesetzt und ihr ein Schildchen umgehangen, einen schönen Anzug angezogen. Und sie kommt jetzt von der Bundesagentur zur Verbesserung der Sparkassen oder sowas. Hat man da ihr angeklebt, also irgendwas virtuell Erfundenes einfach dran gemacht. Und die hat sich mal in so ein Einkaufszentrum reingestellt mit einem Kollegen, der auch so schön hübsch angezogen war und auch so ein Schildchen hatte. Und hat dann Leute befragt, einfach so einen Fragebogen, die sollten den ausfüllen. Und man wollte quasi rausfinden, wie viel geben die Leute an persönlichen Daten frei, an Fremde. Und das war höchst interessant. Zunächst einmal habe ich erstmal gedacht, ja okay, Namen kriegt man vielleicht noch raus, bei Adressen wird es vielleicht schon schwierig, aber ganz im Gegenteil, die Leute haben ganz breitwillig direkt ihren Namen und die Adresse rausgegeben. Ich muss auch sagen, die Leute, die da, also diese Reporterin und ihr Kollege, die da die Fragen gestellt haben, waren auch recht clever, kamen auch relativ schnell zur Sache und haben dann gesagt, ja, die haben nicht nur gefragt, können Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse nennen, sondern die haben direkt nach dem Ausweis gefragt, weil das dann für die einfacher zum Abschreiben ist. So haben sie das begründet. In Wirklichkeit kann man da natürlich noch mehr Sachen rausfinden, nämlich auch direkt das Geburtsdatum zum Beispiel von der Person rauskriegen, weil das steht ja da drauf. Muss man sich vielleicht nicht direkt aufschreiben, weil der Passant das vielleicht sehen kann, aber merken kann man sich ja so 4, 5 Ziffern, das ist ja kein Problem. Und dann später aufschreiben natürlich. Und das Interessante, mit diesen Daten, allein schon mit dem Namen, dem Geburtsdatum und der Adresse kann man natürlich eine ganze Menge Schabernack treiben. Das hat man dann später auch aufgeklärt und auch mal den Zuschauern gesagt. Und zwar kann man da wirklich zum Beispiel sich irgendwo anmelden, bei irgendwelchen Glücksspielen, Online-Spielen, Partnerbörsen oder was auch immer, und kann die Person dann anmelden und dann Schabernack mit dem Namen und den Daten treiben. Also das allein schon ist eine Möglichkeit, um eine Person fertig zu machen. Und ja, aber es blieb da nicht stehen, sondern es ging weiter. Es ging ja so weiter, dass man nach Telefonnummern gefragt hat, das ist natürlich auch klar, Handynummer, ja, wurden auch alle fast preisgegeben. Es ging aber dann auch so weit, dass man von der EC-Karte erstmal die Bankleitzahl und die Kontonummer haben wollte. Später, man hat das auch relativ clever wieder von den Reportern gesagt, ja, sie kriegen dann fürs Ausfüllen dieser Fragen, kriegen sie dann von uns einen kleinen Obolus auf ihr Konto überwiesen. Und da brauchen wir ihre Kontonummer und ihre Bankleitzahl. Ja. Und die Leute, interessanterweise, ich hätte da gedacht, die haben dann sehr, sehr bereitwillig einfach ihre EC-Karte gezückt, alles gezeigt und abschreiben lassen. Und es ging sogar noch krasser, als dann die Frage kam, wo ich erstmal gedacht habe, nein, das können sie nicht ernsthaft fragen. Dann wären doch richtig suspekt dann, wenn sie sowas fragen. Die haben nach der Anfangszahl und der Endzahl der PIN-Nummer gefragt. Ihr kennt die PIN-Nummer für EC-Karten, das ist eine vierstellige Zahl. Die ist ja an sich schon relativ leicht knackbar, würde ich mal sagen. Und die haben nach der Anfangszahl und der Endzahl der PIN-Nummer gefragt. Also dann bleiben noch zwei Zahlen übrig, die man rausfinden muss, um die EC-Karte zu knacken. Das kann da eigentlich nicht sein. Und da die Leute ja auch bereitwillig diese EC-Karten den Leuten, also den Befragern einfach nur gegeben haben, hätten sie eigentlich kurz mal in eine Tasche, in ein Kopiergerät reinstecken können, den Chip kopiert und hätten dann eine supergeile Kopie von diesem Chip gehabt und hätten damit auch Schabernack treiben können. Also das ist wirklich, ich habe es nicht geglaubt. Da war ich schon komplett schockiert, dass die Leute, also es waren nicht nur 2, 3 Leute, die man da vielleicht, sondern es waren 5, 6, 7, 8 Leute, die da wirklich diese Sachen rausgegeben haben. Vielleicht sogar noch mehr Leute. Am Ende wurde so ein ganzer Stapel an Zettel gezeigt, wo man persönliche Daten mit gesammelt hat. Und es ging sogar noch krasser. Man fragte dann später auch, ich habe es nicht geglaubt, dass die Leute es gemacht haben, nach Fingerabdruck. Das heißt, die Leute haben tatsächlich dann in Tinte getunkt, ihren Finger, und dann auf Papier einen Fingerabdruck hinterlassen. Das gibt's also später, ich stelle mir das so vor, es gibt ja heutzutage schon, ich habe es letztens gehört, beim Flughafen gibt's so Chipkarten, wo man in so Sicherheitsbereiche reinkommt, aber auch mit Fingerabdruck kann man dann in so einen Sicherheitsbereich reingehen. Und stellt euch das mal vor, da also Nacktscanner nichts dagegen, wenn man jetzt einem Flughafenmitarbeiter einfach einen Fingerabdruck geklaut hat und damit einfach hineinmarschiert in den Sicherheitsbereich. Und neben den Fingerabdrücken wurde es sogar noch kurioser, denn man wollte eine DNA-Probe haben von den Leuten, und die Leute haben wirklich, das waren wirklich 5, 6, 7 Leute, immer die gleichen Leute vor allen Dingen, was ich relativ lustig fand. Also man hat einmal wirklich komplett gezeigt, die Leute, die das dann gemacht haben mit sich, und das waren unterschiedlichen Alters die Leute, also auch junge Leute, so 30 und jünger, und auch Leute älter, 50, 60 Jahre alt, die dann sogar Speichelproben abgegeben haben, weil na, zunächst einmal wurde nach Haarproben gefragt, aber da bei älteren Leuten der Haarwuchs nicht so berauschend ist, hat man sogar dann testweise dann nach einer Speichelprobe gefragt. Und der Herr, wo man es wirklich gefragt hat, der hat das dann wirklich gemacht, hat wirklich so ein Wattestäbchen in den Mund genommen und hat dann eine Speichelprobe abgegeben. Also das fand ich, da war es schon ein bisschen was, habe ich erstmal gedacht, nee, das ist doch nicht, ist so ein Aprilscherz, oder? Das geht doch nicht. Aber Aprilscherz ist mir was zu früh, ne? Dann ging es sogar noch weiter. Also neben, das hat man erstmal gedacht, das ist so eher der witzige Teil, wo ich erstmal gedacht habe, nee, das geht nicht, das kann nicht sein. Aber dann ging es so weiter in so richtig intime Sachen, so beziehungsweise wo man richtig Schotter holen kann, nämlich Kreditkartennummern. Und da hat man wirklich, gab es wirklich Leute, die nicht nur die Kreditkartennummer einem gesagt haben oder vielleicht auch gezeigt haben, sondern auch die Geheimzahl oder dieser Sicherheitscode, der hinten drauf steht auf dieser Kreditkarte, den hat man dann auch nochmal gezeigt. Das heißt, es reicht ja im Grunde genommen für Online-Shops oder sowas, wenn man nur die Kreditkartennummer hat, um den irgendwie anzuschwärzen oder fertig zu machen oder was auf seinem Namen zu kaufen. Und mit der Geheimzahl hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, mit der Kreditkarte anzustellen. Und da muss man sich natürlich fragen, ich habe da gedacht, nach dieser Sendung, das gibt's doch nicht. Und die hatten dann wirklich so einen ganzen Stapel mehr als 50, 150 Zettel, wo dann wirklich Leute mit Fingerabdruck, Haarproben, Speichelproben, also die zum DNA rausfinden, Kreditkartennummern, EC-Kartennummern plus Anfangs- und Endzahl der PIN-Nummer, Adresse, Geburtsdatum, Name. Da hat man wirklich alles, fast alles preisgegeben, was man preisgeben kann. Und ich habe mir wirklich gefragt, sind die Leute wirklich so bescheuert, dass die wirklich alles preisgegeben haben an Daten, nur weil man nicht gefragt hat. Also das ist wirklich eine Sache, die ich nicht begreifen kann und wo ich dann alle nochmal wirklich tunlichst darauf hinweisen kann, wenn ihr irgendeine Umfrage auf der Straße irgendwie euch jemand anspricht und euren Namen wissen will, würde ich immer fragen, warum? Und wird dann, wenn überhaupt, entweder einen Fake-Namen mir ausdenken, einen Nickname, macht man im Internet auch so, oder sollte man zumindest machen, und dann den Fragebogen beantworten, wenn es dann so in Sachen geht, ja, wo wohnen Sie und wie alt sind Sie oder sowas, dann würde ich sagen, nö, das kriegen Sie von mir nicht raus. Oder, falls er böse guckt, dann denkt euch irgendwas aus, aber schreibt doch nicht eure echten Daten da drauf. Das kann doch nicht sein, dass ihr dann, weil das reicht ja schon, um irgendeinen fertig zu machen oder an irgendwelche Daten zu kommen von allem. Und die Daten, das sind die Daten, die dann später verkauft werden und das sind auch die Daten, die unsere Bundesregierung dann, ja, fälschlicherweise, so würde ich mal sagen, kriminellerweise von irgendwelchen Leuten dann wieder herkauft, weil das sind auch solche Datendiebe, die einfach Daten klauen und dann versuchen, Millionen zu verdienen, indem sie die Daten verkaufen. Und ihr helft den Leuten, wenn ihr eure Daten freiwillig preisgibt, dann haben die ja keinen Widerstand, irgendwie an die Daten zu kommen. Und gerade so, wenn es dann um Kontodaten geht, da würde ich wirklich mir fünfmal überlegen, wem gebe ich jetzt meine Kontodaten? Selbst meine Sparkasse, die normalerweise weiß, da würde ich auch überlegen, bei dem Berater, wenn er sagt, ja, die kriegen einen kleinen Obolus fürs Ausfüllen ihres Fragebogen, nennen sie ihre Kontonummer, würde ich sagen, die haben sie doch eigentlich. Also im Grunde genommen immer suspekt, immer vorsichtig und immer wachsam sein, was solche Sachen angeht und was persönliche Daten angeht, die irgendwie preiszugeben. Da muss ich also wirklich immer auf, gerade wenn es um Geld geht, so ein Grundnahrungsmittel quasi, um zu überleben auf der Welt irgendwie, da würde ich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Aber es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht um meine Person selber. Also mein Name, mein Geburtsdatum, meine Adresse, das sind alles so Sachen, die können meine Freunde wissen vielleicht. Leute, die das wissen sollen, aber nicht die Mafia. Die soll es nicht wissen, wo ich wohne, wie alt ich bin, was für eine Kreditkartennummer ich habe. Die soll nicht über meine Kreditkartennummer Einkäufe tätigen. Die soll nicht irgendwie Kinderpornos kaufen über meine Kreditkartennummer. Die soll nicht irgendwie meine DNA auswerten, so dass mein Arbeitgeber weiß, ja, hier, der hat potenziell hier Herzprobleme, den kündigen wir vorher. Oder das kommt dann, wird sich wirklich hier 1984 George Orwell, wird es dann wirklich so sein, wenn ihr zum Arbeitgeber geht, der wird eure DNA lesen können und sagen, nö, sind nicht geeignet für den Job, gucken Sie mal hier, Sie haben die und die Gendefekte oder die und die Schwächen in Ihrem Genpool oder Genmaterial. Also das ist wirklich eine Geschichte. Das ist kein Witz, das ist, die Daten werden gesammelt und wenn die Daten gesammelt werden, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man die wirklich dann auch ausnutzt. Und das wird man zunächst einmal nicht bemerken, das ist klar. Aber dann die Leute, die dann mit den Daten arbeiten und die dann wirklich auch ausnutzen und missbrauchen, die stellen das natürlich clever an. Die versuchen einem so zu suggerieren, ja, wir sammeln die Daten für ihre Sicherheit. Wir sammeln das alles für sie. Und später in Wirklichkeit nutzen sie das alles nur für sich selbst, für ihren eigenen Profit und für ihre eigene Rachgier. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Wir müssen die Datenflut verhindern. Und das steht eigentlich auch so im Bundesdatenschutzgesetz drin, dass man Datenfluten und unnötige Daten vermeiden soll. Nur die nötigsten Daten müssen ja irgendwie abgespeichert werden, medizinische Daten. Das fängt ja schon mit der Gesundheitskarte an, wo ich auch sage, nein, das ist nicht richtig. Im Bundesdatenschutzgesetz steht, Daten vermeiden. Und das ist keine Datenvermeidungsmaschine. Gleiches gilt für Personalausweise oder so. Immer mehr neue Daten kommen dazu. Pässe, da kommen biometrische Daten hinzu, da kommen demnächst 3D-Bilder hinzu. Ich habe es ja auf der CES letztens gesehen, konnte ich auch kaum glauben, von einem deutschen Anbieter. Da hat man wirklich so eine Karte mit einem Chip drauf und einen kleinen Monitor, wo man dann die Person in 3D quasi den Kopf drehen kann und die Person dort sehen kann. Das ist auch Zukunftsmusik, wird bei uns vielleicht auch irgendwann mal eingeführt oder versucht man zumindest. Wir müssen uns dagegen stellen und erstmal nachdenken. Das ist das Allerwichtigste, erstmal darüber nachdenken, wozu brauchen die ganzen Daten? Und dann überlegen, wie kann man das verhindern? Und das in einem vernünftigen Bereich machen, Leute darauf aufmerksam machen, weil viele Leute wissen gar nicht, wie viele Daten sie überhaupt im Internet preisgeben, wie viele Daten sie überhaupt, was andere Leute von ihnen eigentlich alles wissen an Daten. Das wissen sie gar nicht. Deshalb bin ich auch so langsam dafür, gerade weil sehr viele Leute rumlaufen, die nicht wissen, was mit ihren Daten passiert und was für Daten überhaupt angesammelt werden, dass man wirklich, der Vorschlag vom Chaos Computer Club, so einen Datenbrief, jährlich so einen Bericht bekommen, was für Daten von einem gespeichert sind, zumindest bei der Bundesregierung, wenn es für Firmen nicht durchsetzbar ist, und wie die Daten verwendet werden. Das ist wirklich, das halte ich als Grundrecht für so einen Bürger, weil das sind ja seine Daten, seine persönlichen Daten. Und er soll dann das Recht haben, zu wissen, was mit diesen persönlichen Daten passiert. Und deshalb ist so ein Datenschutzbrief oder so ein Datenbrief auf jeden Fall für den Datenschutz enormer Vorteil. Gerade in dieser Flut aus Internet und immer mehr Datencrawlern und Datenspionen und Datensammlern, wie unsere Bundesregierung zum Beispiel, da muss man wirklich die Kontrolle irgendwie über die Daten behalten. Man macht sich schuldig, wenn man die Daten einfach freiwillig rausgibt. Das darf man und sollte man nicht machen. Also seid wachsam, aufmerksam und achtsam auf eure Daten, auf eure privaten Daten, wenn ihr nicht in einem 1984-Szenario irgendwann mal aufwachen wollt. So, das genug zu dieser kleinen Anekdote. Ich glaube, ein bisschen was zu viel aufgeregt, zu viel drumherum erzählt, aber das war wirklich so eine Sache, die mich wirklich, zunächst einmal habe ich gelacht, habe mir dann gedacht, das kann doch nicht sein, wie blöd sind die Leute eigentlich, und dann habe ich gedacht, nein, da musst du irgendwas machen, da musst du dich aufregen, da musst du was gegen machen, du musst die Leute informieren. Das kurz mal hier am Rand erwähnt, das Ganze. Ich glaube, insgesamt diese TechView-Podcast-Folge recht interessant. Open Solaris könnt ihr mal ausprobieren. Spätestens im März kommt eine neue Version raus. Disketten, achtet mal darauf, wenn ihr in eurem Programm arbeitet. Überall werdet ihr das Disketten-Symbol zum Speichern finden. Das heißt, die Diskette hat doch irgendwie überlebt. Und Datenschutz, achtet darauf. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, worauf man immer achten sollte. So, das war es eigentlich im Grunde schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.